Oh, es ist wunderbar, dass Jesus mich liebt und hier im Leben schon den Himmel uns gibt. Er ruft mit leiser Stimme, Kind, hör nur auf mich. Bleibe nur treu, bleib treu, es lohnt sich für dich. Wunderbar, wenn wir ihn einschauen. Wunderbar, auch im Dunkel vertrauen. Wunderbar, wenn der Leib auch zerbricht. Wunderbar, er verlässt uns nicht. Wenn's um dich dunkel wird, verlier nicht den Mut. Jesus ist immer da, drum wird alles gut. Sein Kind verlässt er nicht, er sorgt sich um dich. Bleibe nur treu, bleib treu, es lohnt sich für dich. Wunderbar, wenn wir ihn eins schauen. Wunderbar, auch im Dunkel vertrauen. Wunderbar, wenn der Leib auch zerbricht. Wunderbar, er verlässt uns nicht. Drum sieh, der beste Freund ist Jesus allein. Er reicht dir seine Hand, will Führer dir sein. Er weiß den Weg gewiss, drum fürchte dich nicht. Bleibe nur treu, bleib treu, es lohnt sich für dich. Wunderbar, wenn wir ihn einschauen. Wunderbar, auch im Dunkel vertrauen. Wunderbar, wenn der Leib auch zerbricht. Wunderbar, er verlässt uns nicht. Und einst am Perlentor, da ruft er dir zu. Jetzt ist der Kampf vorbei, jetzt findest du Ruhe. Mein Kind, komm her zu mir, ich warte auf dich. Du warst mir treu, ja treu, jetzt lohnt sich's für dich. Wunderbar, wenn wir ihn einschauen. Wunderbar, auch im Dunkel vertrauen. Wunderbar, wenn der Leib auch zerbricht. Wunderbar, er verlässt uns nicht.